O Haupt voll Bluts und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden, mit seiner Dornenkron. O Haupt sonst schön gekrönet, mit höchster Ehr und Ziel. Jetzt aber höchst verhöhnet, gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schreckt sich Scheut. Das große Weltgewichte, wie bist du so bespreit? Bist du so erbleicht? Wer hat dein Angesicht, dem sonst kein Licht mehr gleichet, so schändlich zu Gericht? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau, Herr, hier steh ich arme, der Zorn verdiene Tat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Ich danke dir von Herzen, o Jesus, liebster Freund, für deine Todesschmerzen, da du's so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu. Und wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbesten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herzen drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.